Alternative Music. it all. I'm just here to fight the fire. Oh man, ain't a man unless he has desire. When the walls come down, when the walls come down, when the walls come down, when the walls come down, you tore out my heart. Found surprise away. Now there's nothing in the way. Oldies. Bet you bet. See the knife in the water. send you back to bed. All over your body, this electricity. It was all that I wanted. Now it's killing me. Yeah. Night Café, Afghan Twix, Mike Oldfield, London Beat, Kings of Leon, Dan Auerbach, Paul McCartney im Remix von Timo Maas und Rick Springfield. 30 Minuten nonstop. Rick Springfield in der nächsten Stunde im Interview und gleich. Sie hören uns auf Kurzwelle und wollen uns elektronisch über diesen Vorgang in Kenntnis setzen? Ja klar. Dann machen Sie eine Meldung per E-Mail an info@radiomarabu.de. Ah, ja. www.turbulenz.com. Hola Radio Marabu, hier spricht der Turbulenz. Im ganzen Mai auf Radio Marabu Turbulenz. Wenn ihr mir die Politik so anschaut, dann wird mir oft schlecht und ich geh aufs Klo. Ein ganz typischer Turbulenz. Mehr davon im ganzen Mai auf Radio Marabu Turbulenz. Turbulenz. Ich weiß nicht, ob Ihnen wirklich bewusst ist, dass Wirtschaft, Jugendsender Funk, ARD und ZDF fördern geschmacklose Inhalte mit Millionen. Hass, Beleidigungen, Sprüche über Brüste, zum Beispiel über die von Barbara Schönberger. Nein, hier geht es nicht um Schmuddelvideos aus dem Netz, sondern um YouTube-Stars, gefördert mit Gebührengeldern von ARD und ZDF. Wir sind auf dem völlig falschen Weg. Eindeutig. Lord Litters Magic Music Box produziert für Radio Marabu. radiomarabu.de. Juni 2017, warte mal auf Radio Marabu. Ich freue mich wirklich, das ist mir eine gute Ehre. Juni 2017, Jürgen Walter auf Radio Marabu. Ich hab die Worte wieder, die sanfte, gelassene Traurigkeit. Einmal so, wie man gerade kann und will. Manchmal kämpft man wie die Götter, manchmal fürchtet man die Spinner. Hey, Teufel, Alkohol, hebe dich in Ecken. Radio Marabu hört man auch auf Kurzwelle 61,50 und Jürgen Walter natürlich auch. Jürgen Walter bin ich. 61,50. Marabu auf Kurzwelle. Gleich geht's in die 80er mit Rick Springfield und zuvor Alphaville, neue Single. Heartbreak City. Don't have to ask for. takes a train to Heartbreak City. Upbreak City, Alphaville, in der nächsten Stunde zu Gast, Rick Springfield. Wir machen einen Querschnitt durch seine Karriere. Speak to the Sky, 1972 sein erster Hit. Speak to the sky whenever things go wrong, and you'll know you're not talking to the air. To the air, and the world will look better from up there. Cause things can get you down, and you'll know when you're talking to the Lord. To the Lord, the world will look better than before. And if I stumble and it seems that I am blind, or if the road I'm on seems awful hard to find, and though my conversation doesn't always rhyme, I always try to find some time to speak to the sky and tell you how I feel. And you know, sometimes what I say ain't right. It's alright, cause I speak to the sky every night. Nach 72 lief es zunächst sperrig für Rick Springfield, er spielte etwas im Fernsehen, kam erst 81 mit Nummer 1 Hit Jessie's Girl so richtig zurück. Der Nachfolger war dieser hier, I've Done Everything For You. Und Rick Springfields Jessie's Girl spielen wir natürlich in der nächsten Stunde im Interview. Europe's Alternative Music. Radio Marabu. Yeah. Hier ist Willi von den Polars. Hier sind unsere aktuellen Tourdaten. Samstag, 20. Mai, Kusterdingen, Mehringen, Festzelt. Donnerstag, 25. Mai, Friedrich Roder auf dem Heuberg. Am 1. Juli in Eisenhüttenstadt auf der Freilichtbühne zusammen mit Beatclub Leipzig und Hans-Jürgen Bayer. Am 19. August, Lieder Lauterstein, Open Air. Ja, das waren unsere aktuellen Tourtermine. Kommt doch einfach mal zu einem Konzert von uns und hört euch auch mal unsere Musik an auf Radio Marabu. Marabu on Demand. Täglich zum Hören und Laden auf www.radiomarabu.de. Sonntag ist Zuhörsonntag. Unsere monatlichen Specials Dark Beat, No Pigeonholes und Lord Litter. Komplett mit Playlist abrufbar. Marabu on Demand. Platz 2 in Amerika, Don't Talk to Strangers, Rick Springfield. Wir spielen seine Hits. Hier ist die Nachfolgesingle What Kind of Fool I Am. I'm 1983 startete Rick Springfields Album Living in Oz. Affair of the Heart war Platz 9 in Amerika. Fehlerfreund, die Marabu, Affair of the Heart and Human Touch. Wir sind im Jahr 1983. Rick Springfield, mein Gast in der nächsten Stunde. A girl from the Midwest. He was a stranger in a strange land. Same old story. He came for the glory. She came looking for a young man's hand. But they found bright lights, endless nights, and men just used her innocent ways. He found it all so pretty, hypnotized by the city. They lost sight of the reason. They searching for each other. Still the city didn't acquiesce to his demands. Some night she cried for pity in the heart. The city smacked her hands. He met her one endless night. Her eyes had a light. There was something familiar about the smell of her skin. He held her tighter and tighter as he danced inside her. She knew from the moment that she let him in. Searching for heaven. Marabou. Und nun eine Durchsage in eigener Sache. Europe's Alternative. Souls, das war die dritte Single vom Meisteralbum Living in Oz, auch 1983, Platz 23, Rick Springfield in Amerika. Damit der Künstler kam ja aus Australien. Darüber und über alles andere, auch sein aktuelles Album, spreche ich mit ihm in der kommenden Stunde. Das ist Radio Marabu, Europe's Alternative Music, auf Kurzwelle 6150 über die Frequenz von Europa 24. Dort senden wir täglich von 8 bis 20 Uhr. Schreibt Empfangsberichte, wenn ihr uns hört, Radio Marabu, Postfach 1166 in 49187 Belm, Deutschland. Wir lassen in Kürze neue QSL-Cards drucken mit der aktuellen Frequenz und auch der Sendezeit von 8 bis 20 Uhr. Also ich sag's nochmal, Radio Marabu, Postfach 1166 in 49187 Belm, Deutschland. Geht natürlich auch über das Internet www.radiomarabu.de, info@radiomarabu.de und natürlich könnt ihr uns auch erreichen über Facebook. Da sind wir rund um die Uhr für euch da. Das ist Radio Marabu, Europe's Alternative Music.